C3C. Ja, guten Tag, Wagner am Apparat. Grüße Sie, Herr Wagner. Hier ist noch einmal die Frau Marzock. Wir hatten ja gestern wegen Herrn Sauer telefoniert. Ja, stimmt. Herr Sauer, Knietepp rechts. Sie hatten mir gesagt, dass er eine Wundinfektion entwickelt habe. Es hat sich wahrscheinlich verschlechtert, oder? Richtig. Die Knieschwellung hat weiterhin zugenommen. Und im oberen Bereich der Narbe hat sich eine Wunddehiszenz entwickelt. Das CRP ist auf 8,5 angestiegen. Die Leukos liegen bei knapp 10.000. Ich denke, das werden wir revidieren müssen. Sehe ich auch so. Können wir ihn heute noch zu Ihnen verlegen? Organisieren Sie bitte in jedem Fall einen Transport. Ich rufe Sie gleich zurück, wo ich ihn unterbringen kann. Wie war denn der letzte HB? 12,3. Danke Ihnen. Gut. Sie erreichen mich am besten über die Pforte.